Deutschlandfunk, Kultur heute. 1942 in Memphis, Tennessee, geboren, wurde Aretha Franklin in einer jahrzehntelangen Karriere zur First Lady of Soul, ihr Lied Respect zur Hymne der afroamerikanischen Befreiungs- und Frauenbewegung. Wie Franklin die Version von Otis Redding auf bedeutsame Weise veränderte, erzählt Klaus Walter, doch zuvor geht es noch um einen ganz anderen Song in seinem Nachruf. I never loved a man the way I love you. Aufgenommen 1967, Aretha Franklin ist 24 und damit beginnt ihre Pop-Karriere. Mit dem Singen fängt die kleine Aretha allerdings schon viel früher an. Arethas Vater C.L. Franklin wird Pfarrer in einer Baptistenkirche in Detroit. Dort kommen regelmäßig bekannte Gospelsängerinnen vorbei, darunter auch Mahalia Jackson. Genau die richtige Schule für Aretha. Mit 18 veröffentlicht sie ihre erste Single. Die Plattenfirma will sie zu einer neuen Billie Holiday aufbauen, also muss sie Jazznummern singen. Der Erfolg hält sich in Grenzen. Das ändert sich, als Aretha Franklin selbst die Regie übernimmt. I Never Loved a Man the Way I Love You offenbart ihre wirklichen Stärken, vor allem die Prägung durch den Gospel. Damit landet sie ihren ersten Top-10-Hit. Respect fordert Otis Redding 1965. Auf den ersten Blick nicht mehr als das Lied eines gekränkten Mannes, der von seiner Frau etwas mehr Respekt verlangt. Aber wie so oft im Pop, eine Zeile, ein Refrain oder auch nur ein Songtitel verselbstständigt sich und bekommt Flügel. Die Forderung nach Respect wird zu einer politischen Parole des schwarzen Amerika. A song that a girl took away from me, good friend of mine. This girl, she just took this song. Otis Redding beim Monterey Pop Festival 1967. Ein Mädchen habe ihm diesen Song weggenommen. Eine gute Freundin, sagt er und lacht. Zwei Jahre nach Otis Redding macht sich Aretha Franklin das Lied zu eigen. Die einfache Idee mit dem Buchstabieren erweist sich als genial. Das R-E-S-P-E-C-T verleiht dem Wunsch, respektiert zu werden, Nachdruck und ist seither verankert im kollektiven Gedächtnis der USA. Sogar beim Präsidenten, auch wenn der beim Buchstabieren ein bisschen aus dem Takt kommt. When Aretha first told us what R-E-S-P-E-C-T meant to her. Aretha hat uns beigebracht, was Respekt bedeutet, sagt Barack Obama. Auch deswegen singt Franklin bei der Amtseinführung des ersten afroamerikanischen Präsidenten der USA. Respect geht 1967 an die Spitze der Charts und wird einer der größten Hits des Jahres. Zudem gibt es zwei Grammys. Weitere folgen. Sie ist die erste Frau in der Rock'n'Roll Hall of Fame. Aretha Franklin, eine Künstlerin der Aneignung. With singers, it's a thing sometimes. Manchmal hört man einen tollen Song und man denkt, wow, den hätte ich auch gern als Erste gesungen. Aber nach einer Weile darf man so einen Song neu aufnehmen. Die sind ja kein Privateigentum. We don't own them. Mit ihrer feministisch aufgeladenen Version macht Aretha Franklin Respect zu einer doppelten Hymne. Eine der Bürgerrechtsbewegung und eine der Frauenbewegung. Und zu einem der wirkmächtigsten Songs der Popgeschichte. Fortan trägt Aretha Franklin den Ehrentitel Queen of Soul. Und es folgen unzählige Hits. Aretha Franklin steht für eine kulturelle Wende. Das, was zuvor einzig das Black America gehört hat, wird plötzlich bedeutsamer und permanenter Teil der populären Playlists. Arethas Musik ist nicht mehr bloß Black Music, sondern wird zur Musik aller. So die Popkritikerin Vea Kaiser. I Say a Little Prayer 1968, da kommen die großen Leitmotive ihrer Musik zusammen. Der Glaube und die Liebe im gesungenen Gebet für die geliebte Person. Ihren letzten großen Hit hat sie mit einem weißen Engländer. I Knew You Were Waiting, Aretha Franklin mit George Michael 1986. Ihr letzter ganz großer Auftritt 2015, bei einer Gala für die große Singer-Songwriterin Carole King, singt sie ein Lied ihrer Kollegin, das sie selbst 1968 groß gemacht hatte. You make me feel like a natural woman. Im Publikum rastet Carole King aus vor Begeisterung. Michelle und Barack Obama wischen sich ein paar Tränen aus den Augen. Jetzt ist die Königin des Soul gestorben und zu ihrer Beerdigung werden bestimmt auch die Obamas kommen. Klaus Walter erinnerte an die Soul-Sängerin, Songschreiberin und Pianistin Aretha Franklin. Heute ist sie gestorben.